Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Hallo, Sunday Eve Show, ein Sonntag, 17 Uhr, Coloradio. Und zu mir, bei mir in der Sendekabine zu Gast ist Steffen Bennemann. Hallo, Benne. Hallo. Ja, und heute eine Stunde, nicht nachtdigital und auch nichts anderes, sondern einfach nur Musik. Benne hat einen Koffer voller Platten dabei und wir haben uns entschieden, wir spielen einfach ein paar davon und reden über die eine oder andere, oder? Ja, gute Idee. Aber jetzt genießen wir einfach mal so die Stunde Steffen Bennemann in the Mix oder einfach beim Platten nacheinander spielen, je nachdem, wir haben uns noch nicht entschieden. Wir machen es uns einfach schick hier. Ja, ich wünsche viel Spaß da draußen und ja, genießt die Show. Wer möchte, kann sich melden und alle Infos zu Steffen Bennemann dann in den nächsten 60 Minuten. Jetzt geht's ab. Schön. DJ Kose ist das. Ja, Benne, da hast du dich dann doch entschieden, hier zu mixen. Fällt dir ja nicht schwer, denke ich. Nö! Wunderbar. Und ich muss sagen, vom Stil her doch Elektronika. Elektronischer am Anfang, so verspielter beginnend. Waff, würde ich fast sagen. Oder wie beschreibst du die Art Musik, die du da am Anfang gespielt hast? Also ich glaube, es gibt im Englischen gibt es ein viel passenderes Wort als im Deutschen dafür, nämlich Fuzzy. Fuzzy heißt so viel wie irgendwie ausufernd, nicht greifbar oder schwer greifbar und so durcheinander irgendwie, aber ja, so wuselig und so spiele ich eigentlich gerne. Schön. Ich kenne nur Fuzzy von Fuzzy Logic. Liegt daran, aus welcher Richtung ich komme. Interessant, dass man in der Musik ähnlich dazu sagt. Und unter Fuzzy verstehst du wirklich für dich verschiedene Styles in einem Mix. Wie soll ich sagen, eher wie du es gerade beschrieben hast. So ausufernd und beziehungsweise am Abend im Club spielst du ähnlich oder ziehst du dann andere Platten aus dem Koffer? Nee, das ist schon ganz ähnlich. Also ich mache das eigentlich, ja, dieses Fuzzy, also für mich ist das so ein, das halt nicht in eine Schublade passt und irgendwie nicht das, woran man sich festhält, ist meistens nicht die Bassdrum. Beziehungsweise die Bassdrum gibt irgendwie dem Ganzen dann so eine Erdung, aber darüber knispelt und flunkert und macht so. Und das ganz oft, wenn ich mit anderen zusammenspiele, dass die dann so sagen, das ist nicht mixbar, was du spielst und so. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich halt gerne mache, irgendwie Platten, die eigentlich schwierig zu mixen sind, also die, wo irgendwie nicht alles gerade läuft, wo nicht alles irgendwie, wo man nicht dieses Raster hört, in dem die Produzenten arbeiten. So. Ich meine nicht mixbar, ich meine, du mixt ja hier, von daher ist die Aussage inkorrekt. Ich finde es auch schön, sehr interessant und ich denke mal, darin liegt auch mit begründet, warum du so beliebt bist in Sachsen und ich denke mal auch in ganz Deutschland. Denn ich habe es hier vor allen Dingen auch in Dresden gemerkt, wenn Steffen Bennemann auf dem Flyer steht, dann rennen die Leute hin, weil du auch bei der Nacht Digital überzeugt hast und dich die Leute gerne hören. Ja, sicher, also Nacht Digital ist da bestimmt irgendwie für ganz viele immer so der Auslöser, wo die das erste Mal den Namen hören, wo die das erste Mal mich hören und aber ich denke, dass es halt, es fehlen, glaube ich, also meines Erachtens nach fehlen unserer Szene so DJs, die einfach Musik spielen und nicht irgendwie so einen Film fahren und irgendwie immer bedienen und das machen, was von ihnen erwartet wird, sondern eben einfach Musik spielen, ganz unvoreingenommen, egal ob das jetzt irgendwie House ist oder Techno oder Dubstep oder sowas. Sondern die einfach sagen, ich selektiere Platten nach meinem Gustus und das spiele ich dann auch, egal wie wie voll oder leer der Club ist. Ist ein interessanter Punkt. Ich würde jetzt nämlich mal einhaken und sagen, liegt es nee, auch ein bisschen am Publikum, dass das Publikum eben entsprechend so bedient werden will. Denn ich habe auch schon den Fall erlebt, dass man halt doch spielt, was man möchte und entsprechend dann leere Tanzfläche hatte und dann hieß, na gut, ich buche mal nie wieder. Das ist schon so ein schmaler Grat. Ich finde es gut, dass du die Meinung hast und entsprechend spielst und ich finde es auch sehr gut, dass es ankommt und die Leute das mögen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass manch anderer damit ein Problem hat, wenn er eine Musikliebe hat, die jetzt auch doch wenig Gegenliebe stößt. Ja, also man sollte natürlich nie irgendwie so einen Diktator spielen, der irgendwie seinen Stiefel durchdrückt. Das mache ich auch nicht. Also ich gucke schon auch irgendwie, also ich will ja auch, dass Leute tanzen. Ja, dann bringen wir doch mal in die nächste Platte zum Thema Mixing. Machen wir ganz fix, geht hier alles leicht von der Hand. Wir sind ja live. Genau. Was haben wir jetzt? Das ist ein Freund von mir aus Leipzig, der betreibt das Label Altin Village and Mine. Ganz mit ganz viel Herzblut und ganz aufopferungsvoll. Und macht ganz tolle Indie-Sachen. Und macht alles selber oder mit seinen Freunden zusammen. Und das ist eine Platte von diesem Label. Cut City auf Altin Village and Mine. Sehr schön. Und das ist was Aktuelles, nehme ich an. Nein, ich glaube, die ist schon älter, aber zeitlos. Okay, sehr schön. Gut, wir waren ja gerade bei der Diktatur und Demokratie, wobei wir jetzt keine Philosophie oder Wissenschaft daraus machen müssen. Nur ist es eben auch, was ich gehört habe, dass du eben überzeugst oder überzeugt hast und überzeugen wirst, wie man es nehmen will, durch eine eigene Note in der Musikauswahl, im Mix am Abend und die Leute wirklich drauf abfahren und das gut finden. Und den kann ich mich nur anschließen, denn hebt sich ja auch ein wenig ab von, wie du schon sagtest, dem bedient, dem Einheitsbrei. Ich meine, Charts kann man sich irgendwo im Internet runterladen oder auf Energy hören, aber muss man nicht in den Club gehen. Ja, und also du hast es vorhin gesagt irgendwie, dass das halt manchmal passiert, ne, dass man irgendwie den Laden dann leer spielt und dann heißt es irgendwie, dich buchen wir nie wieder. Das passiert mir schon auch manchmal. Also irgendwie Leute, die glaube ich keine Vorstellung haben davon, was Steffen Böhnemann eigentlich auflegt und die dann irgendwie das nur buchen, weil das halt gerade viele Leute davon reden oder so. Und dann werde ich da manchmal, es passiert zum Glück selten, aber manchmal in völlig verkehrte Kontexte gebucht. Und dann spiele ich halt die Tanzfläche leer und dann ist das halt so und dann muss ich auch, also ich will dort auch nicht wieder gebucht werden und so, glaube ich, sortiert sich das automatisch, dass man einfach auch durch seine Art sich das Angebot und Nachfrage selber selektiert. So. Noch eine kurze Frage, bevor ich dich wieder an die Plattenspieler entlasse. Bist du eigentlich Vollzeitkünstler? Da ist er schon wieder am Werkeln. Ja, dann unterhalte ich die Hörer da draußen mal kurz mit Tüdelü, Tüdelei. Übrigens, ihr hört die Sunday Eve Show mit Steffen Bennemann. Eine Stunde Steffen oder Benne in the Mix. Und ja, in the Mix heißt, jetzt kommt auch schon die nächste Scheibe nach dieser, Steffen wird es gleich nochmal sagen, netten Indie, dem netten Indie-Stück seines Freundes. Genau. Ja, da ist er wieder. Welche? Ja, wegen Vollzeitmusiker, genau. Genau, die Frage war's. Also, jein. Es ist meine Hauptbeschäftigung und mein Haupteinkommen, aber ich muss noch ein bisschen tricksen. Nicht tricksen wirklich, aber ich kann noch nicht komplett davon leben, aber bin auf dem Weg dahin. Sehr schön. Denn dazu würde ja auch noch zählen, zu produzieren und eigene Stücke zu verkaufen. Wie sieht es denn da aus? Also mit dem Produzentendasein, das ist bei mir, ich habe das nie darauf angelegt, über Platten als DJ gebucht zu werden. Also ich will keine Platten veröffentlichen, um Gigs zu kriegen. Und deswegen mache ich eigentlich nur dann Platten, wenn ich wirklich das Bedürfnis habe und wenn ich das Gefühl habe, ich habe dem Ganzen was hinzuzufügen. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe was zu sagen. Und auch das finde ich absolut, das merkt man ganz vielen Produzenten an, dass sie eigentlich mit der falschen, also meine ich, mit der falschen Motivation an Plattenproduktion angehen. Eftemin hat es neulich schön zu mir gesagt und hat gesagt, ich spiele keine Produktion, ich spiele Musik. Und man hört ganz viele Platten, die rauskommen, die Produktionen sind, die einfach, wo jemand sein Handwerk versteht und das sehr gut kann und sehr gut macht, aber wo null musikalischer Gehalt dahinter steckt. Oder ganz wenig, oder mir zu wenig. Und ich suche eigentlich genau diese Platten, die nicht produziert sind, sondern Musik sind. Und genauso will ich das mit meinen eigenen Platten auch halten. Und deswegen, solange ich nicht das Gefühl habe, ich habe hier musikalisch etwas hinzuzufügen, muss ich auch keine Platte machen. Und es werden Platten kommen so, aber es wird ganz deutlich viel weniger sein als bei anderen Produzenten. Ich verstehe das so, dass es auch noch keine aktuell gibt. Jein. Okay. Also ist noch nicht draußen und ist auch noch nicht spruchreif, aber es wird irgendwann schon mal was kommen. Fein. Gut, dann darfst du jetzt wieder ran an die Turntables und weiter mixen. Never have let you go. Benne, unser letzter Schwatz, so möchte ich sagen, auf den, nicht den Krause-Duo, das war Quatsch, jetzt habe ich mich selber, Musik Krause, dem Label mit Ian Simmons. Ja, ich möchte nämlich mit dir nochmal über Boogie Good reden, dem, der Booking-Agentur, bei der du bist und die dein Freund Leo betreibt. Denn ist mir letztens aufgefallen, letztens, gut, ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, dass du dahin gewechselt bist, beziehungsweise habe ich das so empfunden, als 2010 oder 2009 noch gegründet wurde. Also es ist im Prinzip ein fließender Übergang gewesen. Ich habe ganz früher natürlich meine Bookings selber gemacht, dann hat die Leo übernommen, dann lief das unter dem Namen Convuls und oder Convals und dann haben wir, weil der Name irgendwie schon ein bisschen ja so profillos war und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen eine neue Agentur, die im Prinzip alle Artists aus Convuls übernommen hat und dann noch ein paar neue dazugenommen hat und aber eine schönere Website, einen schöneren Namen, schöneren Auftritt bekommen hat und ja. Ah, also aus alt macht neu mit einem neuen Namen und genau. Ist auch gut gelungen, denn die Webseite, ja, finde ich auch sehr ansprechend. Ich meine, komme aus dem Fach. Und die Künstler darauf auch, ja, gute Namen, gute Künstler, Kann Records sogar noch mit supportet, die ich auch gerne hier in der Sendung hätte, muss ich mal dazu sagen, Leipziger Label, ja, neu und sehr interessant. Und über Boogie Good kann man dich exklusiv dann buchen oder bist du noch anderweitig erreichbar? Ja, also alle Bookings laufen eigentlich über Leo, über Boogie Good und dann habe ich meine eigene Website, das ist www.steffen-bennemann.com. MySpace natürlich, myspace.com/steffen-bennemann. Facebook genau dasselbe. Boah. Sehr schön, da haben wir das doch durchgegeben, denn die Minuten laufen dahin. 53 Minuten haben wir schon. Und jetzt gebe ich doch nochmal die Adressen der Sandy Eve Show durch, denn www.sandyeve.de ist diese Hauptadresse, auf der ihr den Blog findet, alle Sendungen und natürlich auch diese mit Steffen Bennemann und darüber Facebook, MySpace und Co. erreichen könnt. Tja, Steffen, dann würde ich sagen, ich danke dir an dieser Stelle, bevor hier die Zeit zu Ende ist und ich das offiziell sagen kann, dass du da warst und die schönen Platten hier gespielt hast. Ja, danke dir auch. Hat dann doch mal geklappt, lange haben wir es probiert und in Kontakt sind wir über Nacht Digital gekommen. Das haben wir jetzt ausgespart, denn ich denke, da wirst du auch dieses Jahr schon genügend darüber erzählt haben. Ja, ja, ja. Und können wir vielleicht für nächstes Jahr mal im Auge behalten, ob wir 2011 dann darüber mal eine Spezialsendung machen, dass ich mir die exklusiven Rechte hole. Du als Pressemensch der Nacht Digital und der Ansprechpartner dafür. Gut, wie möchten wir denn enden? Mit welchen Scheiben? Ja, spielen wir noch einen Rausschmeißer von Coco Rosie von dem letzten Album. Genau. Oder vorletzten, keine Ahnung. Das ist interessant, das habe ich letztens auf Deutschlandfunk gehört. Die haben ja jetzt auch was Neues draußen und das hat mir auch sehr gefallen, was sie da so gespielt haben. Ist es eventuell schon das Neue oder das Letzte? Ich kann auch was vom Neuen spielen, kein Problem. Nee, das ist mein Lieblingsstück von, oder eins der Lieblingsstücke von dem, ich glaube es war das letzte Album, Noah's Ark. Oder das vorletzte, weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall das Neue, heißt Grey Oceans, ist auch sehr empfehlenswert. Vielleicht schaffen wir das ja noch in den 6 Minuten. Aber jetzt machen wir mal hin. Ich höre auf zu quasseln. Danke da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt die Sendung wie immer eben sandyeve.de beziehungsweise auf soundcloud.com/colère dann immer wieder hören und voten beziehungsweise favorisieren und ja in Kontakt mit uns treten. Entweder mit Benne oder mit mir. Und in diesem Sinne noch einen schönen Sonntag und jetzt Coco Rosi. Beautiful boys, but illegitimately to a whore, most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan he was sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun. Executed. The pure romance was undisputed. Angelic loves and holy ones. Angelic loves and holy tattoos of ships and tattoos of tears. All those beautiful boys, pimps and queens and criminal queers. All those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears. Beautiful.